euch nicht, doch ihr seid da. Ich seh euch nicht, doch ihr seid wahr, so wahr. Ich wünsch euch, dass ihr dran erstickt. Ich kenn euch nicht, doch ihr seid da. Ich seh euch nicht, doch ihr seid wahr, so wahr. Hinter Spiegeln, hinter Mauern seh ich die wahre Meisterlauer. Mit einem Lächeln im Gesicht. Philister tanzen nicht, in ihren Händen liegt die Macht. In ihren Häusern glänzt die Pracht. Im Oberstübchen brennt kein Licht. Philister tanzen nicht. Tanze nicht in ihren Händen.